Zum Monat des gemeinsamen anti-amerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli veröffentlichten jüngst die britische Zeitung The New Worker, die venezolanische BA, die Internet-Homepage des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ismus Instituts und die Internet-Homepage Klasobaya Boriba in Russland und die Internet-Homepage des brasilianischen Sozioideologie-Studienzentrums Beiträge über die Verbrechen des US-Imperialismus während des Koreakrieges.